Demon frightening. Das wird den Dämonen Angst einjagen. Kingdom of darkness pursuing. Und das wird das Königreich der Finsternis verfolgen. The demons in the 10th district will tremble as we come back. Die Dämonen im 10. Bezirk werden zittern, wenn wir zurückkommen. Und ich habe sehr viel dafür gebetet. Today was the first day I came out of my room. I've been in prayer the whole time. Heute war das der erste Tag, dass ich mein Zimmer verlassen habe. Ich habe die ganze Zeit gebetet. Und ich habe einfach nur gebetet und ich habe alle von euch auf meinem Herzen. Yeah. We're gonna do this thing. Und wir schaffen es. And the devil knows it. Und Satan weiß das. But more than that, God knows it. Aber was noch wichtiger ist, Gott weiß es. And greater is he that is in us. Und größer ist der, der in uns ist. Than he that's in this world. Als er, der in dieser Welt ist. Shall we start with my favorite message? This is just my favorite message. It's in Ephesians chapter 6. Mit meiner Lieblingsbotschaft überhaupt, und das ist in Epheser 6. This is the next in the armor. Und jetzt kommt der nächste Teil der Waffenrüstung. This is so unbelievably important tonight. Und das ist unglaublich wichtig. I cannot overstress. Das kann man gar nicht genug betonen. This is, we pick it up in verse. Let's just read the armor again, verse 14. Vers 14. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Our power word is be accountable. Und dieses machtvolle Wort ist, leg Rechenschaft ab. Be accountable to this word. Leg diesem Wort gegenüber Rechenschaft Let the ab. Bible tell you you're wrong. Lass dir von der Bibel sagen, wenn du im Unrecht bist. And when someone reads the Bible, und wenn jemand die Bibel liest, and it bothers you, und es stört dich, just agree with God quickly. That's all. Dann stimme einfach schnell Gott zu. We are accountable to this book from beginning to end. Wir sind diesem Buch gegenüber verantwortlich von Anfang bis zum Ende. Okay, number two. Zweitens, and having put on the breastplate of righteousness. Umgürtet an mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Our power word, be thankful. Und das kraftvolle Wort hier heißt Dankbarkeit. Be accountable, be thankful. Seid verantwortlich und seid dankbar. If you can't be thankful, then be repentant. Und wenn ihr nicht dankbar sein könnt, dann bereut, kehrt um. Load the bazooka and blow the sin away with repentance. Ladet die Bazooka und say, God, show me where it blast is. Diese Sünde weg durch mit eurer Umkehr. Show me where it is. There Herr, zeig mir, wo das ist. There's that rat right there. Poof. Da ist diese Ratte. Peng. And you just blow them away with the bazooka of repentance. Und du legst sie um mit der Bazooka deiner Umkehr, and deiner you Reue. Have your heart protected through purity. Und dein Herz wird beschützt durch die Reinheit. The peace of God. Number three. Den Frieden Gottes. Drittens. We have our feet. Unsere Füße. With these shoes of with nails in them on the foundation of the gospel of peace. Die tragen diese genagelten Schuhe und wir stehen auf dem Fundament des Friedens. And we don't let the devil move us off of our peace with God. Und wir lassen uns von Satan nicht wegdrängen von unserem Frieden mit Gott. Moment mal. Here we go, a little air. Okay, now, this is the big one. I love this one. Verse 16. Und jetzt kommt das Allergrößte in so Vers 16. Here you are, you're ready for battle. Girdle, breastplate. Du bist bereit für den Kampf, trägst den Brustpanzer. Feet, und den Gürtel und die Schuhe. And you're ready. Und du bist bereit. And the devil knows you're ready. Und der Teufel weiß, du bist bereit. He can't really touch you. Er kann dich nicht antasten. You are pretty much set right there in a defensive mode almost. Und du bist in einem Verteidigungsmechanismus. So he has brought accusation. First he tries to deceive us. Erstens versucht er uns zu verführen und zu täuschen. I've got my girdle on real tight. Aber ich habe meinen Gürtel sehr festgeschnallt. No way, man. I believe the book. Ich glaube an das Buch. Don't even touch me. Du kannst mich nicht einmal antasten. I got a little Bible as a buckle, you know? Und ich habe eine kleine Bibel als Gürtelschnalle. Then he comes in and he wants to accuse me. Und dann kommt er daher und möchte mich anklagen. Before God. Vor Gott. You sometimes he's right. Du, du, du. Und manchmal hat er recht. And we gotta just repent because he's right. Dann musst du umkehren, weil, wenn er recht hat. Sometimes he's just lying. Manchmal lügt er aber auch. We gotta search our heart before God and, du musst dein Herz vor Gott prüfen. And put on the breastplate. Und den Brustpanzer anlegen. Say, you can't touch me, I've repented and I'm clean. Du kannst mich nicht antasten, ich habe bereut und ich bin rein. 1 John 1:9, I confessed. 1. Johannes 1:9. And Psalm 103, my sin is bekannt, as far from me as the east from the west. Und Psalm 103, meine Sünde ist so weit weg von mir wie der Westen vom Osten. I'm clean. Ich bin rein. Squeaky clean. Ich bin ganz sauber und through rein. The blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. So he tries to deceive us. Er versucht uns zu verführen. He accuses us. Und er klagt uns an. He tries to move us off the foundation. Und er versucht uns von unserem Fundament abzudrängen. By getting us to believe that the cross was not enough. Indem er uns dazu bringt, dass wir glauben, dass das Kreuz nicht genügt. But we're too prepared. We're too well taught. Aber wir sind vorbereitet. Wir sind so gut gelehrt worden. And now he brings out his big weapon. Und jetzt kommt er mit seiner super Waffe daher. This is the big attack. Und das ist jetzt die allerschlimmste Attacke. This is the one we don't survive. Und das ist diese Attacke, die wir nicht überleben. This is the worst one. Das ist die allerschlimmste. Because he sees me. Denn er sieht mich. And what he's going to do now, he's not going to accuse me. Und was er jetzt tun wird, ist, dass er nicht mich anklagt. He's going to accuse God. Sondern er klagt Gott an. And when he accuses us, we get very good at confessing and getting clean, and you can't accuse me. Und wenn er uns anklagt, dann werden wir sehr gut darin, dass wir bekennen und wir sagen, du kannst mich nicht mehr anklagen. But now he's going to shoot something at me. Aber jetzt wird er ein Geschoss auf mich abziehen. You can read it right here in verse 16. Und das könnt ihr in Vers 16 lesen. In addition to all, taking up the shield of faith. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. With which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. And those flaming arrows are accusation against God. Und diese feurigen Pfeile, das sind Anklagen gegen Gott. What's our power word tonight? Und was ist das kraftvolle Wort für heute? Be courageous. Sei mutig. Because this is the fight of your life. Denn das ist der Kampf deines Lebens. And if you can have your girdle on. Du kannst deinen Gürtel umhaben. Your breastplate on. Deinen Brustpanzer angelegt and haben. And your shoes on. Und deine Stiefel anhaben. And if he hits you with one of these arrows. Aber wenn er dich mit einem feurigen Pfeil erwischt. It's a fiery arrow, and the intention of the arrow. Und mit der Absicht. Is to hit you. Ist, dass er dich so trifft, so that the fire goes between you and the armor, dass das Feuer unter den Panzer eindringen kann, and you throw off your armor. Und dass du dann deine Waffenrüstung abwirfst. How many people have we seen who have been so committed to serving the Lord? Wie viele Leute haben wir gesehen, die wirklich hingegeben waren im Dienst? And they were so fervent, and they were in maybe even Bible college. Und die brannten für den Herrn. Sie waren in der Bibelschule vielleicht, in der Sonntagsschule. They're gone. Aber sie sind jetzt nicht mehr da. You talk about the Bible to them, and it's like, du sprichst mit ihnen über die Bibel und die sagen, there's no girdle, there's no purity. Und sie haben keinen Gürtel, keine Reinheit. They don't even know if they're saved anymore. They don't really even care. Und sie wissen nicht einmal mehr, ob sie gerettet sind, und es ist ihnen auch egal. Why did they throw everything off? Warum haben sie das Ganze abgeworfen? Because they got hit with a flaming arrow. Weil sie mit einem feurigen Pfeil getroffen and wurden. And the accusation came in against God. Und diese Anklage wurde gegen Gott gemacht. Here's an accusation. Zum Beispiel diese Anklage. You think you can trust God? Glaubst du kannst Gott vertrauen? God can't be trusted. Gott kann man nicht vertrauen. How long you been single now? Wie lang bist du jetzt schon ledig? Let's talk about it. Reden wir drüber. Do you really think God can be trusted? Glaubst du wirklich, Gott kann man vertrauen? How old are you? 51 now? Wie alt bist du jetzt? How 51? Old are you? 55. 55. Are you 32 already and you're not married? Du bist jetzt 32 und noch immer nicht verheiratet? Oh. Look. Schau. What a nice guy. Was für ein netter Bursch. And the arrow hits you. Und dieser Pfeil trifft. And this is the battle line right here. Can God be trusted? Und genau hier ist die Front mit in der Frage, kann man Gott vertrauen? You have the kingdom of darkness on that side. Du hast auf der einen Seite das Reich der Finsternis. You have the kingdom of light on this side. Und auf der anderen Seite das Reich des Lichtes. You have the person standing on the line. Und du stehst in der Mitte. Looking both ways. Und du schaust in beide you Richtungen. Have a whole demonic host saying he can't be trusted. Und das ganze dämonische Heer sagt, man kann ihm nicht vertrauen. Look what he did to us. Schau, was er uns angetan hat. Look, what did we do? Schau, was haben wir denn schon getan? Then you have the whole kingdom of light saying, trust God. Und dann hast du das ganze Königreich des Lichtes und sie sagen, vertraue Gott. Trust in the Lord with all of your heart. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Acknowledge him in all of your ways. Erkenne ihn an auf all deinen Wegen. And he will make your path straight. Und wird deine Pfade ebnen. Did we get that? Habt ihr das Trust gehört? In the Lord with all of your heart. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. There's the mistake. Und hier ist der Fehler. We begin to lean on our understanding. Wir fangen an, uns auf unseren eigenen Verstand and zu verlassen. We suddenly we get hit with a projection. Werden wir von einer Projektion getroffen? I can't really. I mean, I'm trying to trust God. I can't. It's not working. Ich versuche Gott zu vertrauen, aber ich schaff's nicht. Es funktioniert nicht. We go through a difficulty. Wir machen eine schwierige Zeit durch. And we put the shield down. Und wir legen das Schild ab. And we get hit. Und wir werden getroffen. I've been hit. Und ich I've been hit by them before. Und they hurt. Ich bin schon getroffen worden und das tut weh. And you know what they and it lasts for a while. Und das dauert dann eine Weile. You get hit and you don't just pull it out. Und wenn du getroffen wirst, dann ziehst du das nicht einfach raus. You get hit, you throw your armor off, you're like freaking sondern out, everything's out of control. Du ziehst deine Waffenrüstung aus und you don't know, you're up from down. Und du weißt nicht mehr, wo links und rechts ist. And you just go into this tailspin. Und dich dreht's nur mehr herum. And boom. Und boom. And it could take a while, could it take months to come out of it. Und das braucht eine Weile und vielleicht dauert es Monate, bis du da rauskommst. Could take a year, 2 years to come out of it. Oder vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, bis du wieder herauskommst. Because you didn't have the shield up. Weil du dein Schild nicht hochgehalten hast. And when God gets accused, you have to be so courageous. Und wenn Gott beschuldigt wird, angeklagt wird, dann musst du so mutig sein. Because everything that you were believing God for has suddenly gone through your fingers. Denn alles, wofür du Gott geglaubt hast, ist dir plötzlich unter den Fingern zerronnen. I had prepared in Bible college. Ich habe mich in der Bibelschule vorbereitet. Since the day I got saved, I have been 110% for God. Seit dem Tag meiner Rettung war ich 110% für Gott. I worked for you how many years? Many. We went through this whole thing today on a prayer walk about your single eye. You bet you have never had 2 feet in the world, not 1 foot in the world. You've had both feet in the kingdom. You got saved and you never looked back. And God is blessing you this day for it. Thank you. You're going to continue to do it. Mark my words till the day he takes you home. I tell you. Thank you. I say that. I only say that to bring up a situation. Ich möchte das nur sagen, um eine Situation. I got saved when I was 18. Ich wurde mit 18 errettet. And then when we were 20, und als wir 20 25, waren, I moved here. 25, dann bin ich hierher gezogen. In our third year here. Als wir dann das dritte Jahr hier waren. 18 years ago. Vor 18 Jahren. We went through the crisis of my life. Haben wir die größte Krise durchgemacht meines Lebens. And you know the story, my wife went through this difficult time. Ihr kennt die Geschichte, wo meine Frau diese schwere Zeit durchmachte. It had to do with her family and everything and it was so. Und es ging da um ihre Familie und um alles. I wept. Und ich habe every day for 1 hour for 9 months. 9 Monate lang habe ich jeden Tag eine Stunde geweint. You were right there with me. Like we went right through this thing. Und Mary Murphy war dabei und sie ist mit uns da durchgegangen. And in this time, und in dieser Zeit, I kept thinking, but what did I do wrong? Habe ich mir immer wieder gedacht, was habe ich falsch gemacht? I have witnessed to everybody I know. Ich habe jedem Zeugnis gegeben, den ich kenne. I have lost all of my friends. Ich habe alle meine Freunde verloren. I have gone to Bible school. Ich bin in die Bibelschule gegangen. I've left every ambition behind that I've ever had. Ich habe jeden Plan und jeden Ehrgeiz abgelegt, den ich jemals gehabt habe. I followed you. We took our wedding money. We didn't want any gifts. We just wanted money so we could go to Austria. Wir haben uns zur Hochzeit keine Geschenke gewünscht, sondern nur Geld, damit wir nach Österreich gehen konnten. And all we do is we go to the street and we talk to people, invite them. Wir gehen dauernd auf die Straße und wir reden mit den Leuten und laden sie ein. We're walking by faith and wir gehen im Glauben. And then I remember being in the States for a couple weeks. Und dann, ich weiß noch, ich war in den Staaten für ein paar Wochen. Like Mary Murphy called me. Und Mary Murphy rief mich an. She said, you better get back here. Und sagte, du musst sofort zurückkommen. Because something's wrong with your wife. Mit deiner Frau stimmt was nicht. And it was just, Mary has shared this before. Und Mary hat das auch schon erzählt. And boy, when you're in that situation, I remember going driving down the girdle. Und wenn du in so einer Situation bist, und ich bin damals den Gürtel entlang gefahren. And punching my car so hard. Und ich habe mit der Faust auf mein Auto eingeschlagen. And I just said, God, all I want. Und ich habe gesagt, Gott, alles was ich will. Is my wife back? Ist, dass ich meine Frau zurück habe. Please. Bitte. And crying, and Mary Murphy was there. Und ich habe geweint und Mary Murphy war da. And other people have gone through these kind of things, you know. Und auch andere Leute haben sowas durchgemacht. Everything just falls through. Und alles ist einfach kaputt. Gudula was there at that time. I remember Gudula. Und Gudula war da damals. Boy, and the devil is shooting those arrows. Und Satan schießt diese Pfeile ab. And I just kept behind that shield of faith. Und ich habe mich versteckt hinter dem Schild des Glaubens. And I thought, I have no choice at this point. Und ich habe mir gesagt, ich habe keine Wahl hier. Because if I question the plan of God now, denn wenn ich jetzt den Plan Gottes in Frage stelle, I am destroyed. Dann bin ich erledigt. Destroyed. Vollkommen so zerstört. I began to confess courageously. Und dann habe ich mutig that bekannt, this is necessary, dass das notwendig ist, to go through this for the future church. Dass ich das durchmachen muss für die zukünftige Gemeinde. God is preparing me. Gott bereitet mich vor. We were vor. Only, what, how many people at that time? 8 or 10? 15? 12 people. Wir waren damals nur 12 bis 15 Leute. Were you guys there at that time? Not yet. You remember that, right? Yeah. 20 years. And we were like 12 people. Wir waren damals so 12. Like no money. Just hatten kein Geld. Eating. I used to buy the rotting Gurkel at the Nashmart. Ich habe die schon ein bisschen verfaulten Gurken gekauft. I couldn't afford a normal cucumber. Weil ich keine frischen mehr leisten konnte. So we kept the pickle juice. We kept making our own pickles. Und wir haben unsere eigenen Essiggurken gemacht. Because we couldn't afford pickles. Weil wir sie uns nicht kaufen konnten. You're in a strange country. Du bist in einem fremden Land. And you just wanted to serve God. Und du willst einfach nur Gott dienen. And now your whole world has just fallen out. Und plötzlich ist deine ganze Welt um dich zusammengebrochen. I mean, I thought it was over. I mean, it was ich like gedacht, you were there. Ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. And you know, like, because I was so close to my wife, and suddenly, weil ich meiner Frau so nahe stand, und plötzlich, I would just cry and cry and cry. Ich hätte nur mehr weinen können. Until I couldn't cry anymore. And bis ich nicht mehr weinen konnte. And then 9 months later, und dann 9 Monate später, God stepped in. Hat Gott eingegriffen. And she stepped right out of the situation. Und sie kam raus aus dieser Situation. By faith, im Glauben, God healed her. Durch Glauben hat sie and Gott I was geheilt. Sitting next to her when she got healed. Und ich bin neben ihr gesessen, als sie geheilt wurde. And there was a prayer meeting for healing. Und das war ein Gebetstreffen, wo um Heilung gebetet wurde. I forget how it worked, but she didn't have the faith to believe God to heal her. Sie hatte nicht den Glauben, um Gott zu glauben, dass but she had a stomach ache. Dass er sie heilen konnte. Aber sie said, hatte Magenschmerzen und God, sie sagte, Gott, I don't believe in you. Ich glaube nicht an if dich. You can, if you're there, if you can heal my stomach, aber wenn du da bist und wenn du meine Magenschmerzen heilen kannst, then I'll know that you've healed me. Dann glaube ich daran, dass du mich geheilt hast. I don't know exactly. I think she stood up, she got healed. She stood up, she sat down. Sie ist aufgestanden und hat sich wieder hingesetzt. She turns to me. Hat sich zu mir gewendet. She says, God healed me. Gott hat mich geheilt. I looked at her. Und ich habe sie angeschaut. And I thought to myself. Und habe mir gedacht. Satan, do you think I'm so stupid? Satan, glaubst du echt, dass ich so blöd bin? That you're going to try to make me so happy and then kill me? Du willst versuchen, mich jetzt wieder glücklich zu machen und dann bringst du mich um. I didn't believe it for like 3 or 4 days. Ich konnte es 3 oder 4 Tage lang nicht glauben. And she got healed. She was so happy. She was talking and laughing like she always did. Und sie wurde geheilt und sie war wieder so fröhlich und sie hat geredet und gelacht. I was just watching and watching. And und ich habe sie angeschaut. One day and einen Tag lang, 2 days, 2 Tage, 3 days, 3 Tage. I thought, und ich habe mir gedacht, I think she's healed. Ich glaube, sie ist geheilt. I mean, I was so at the bottom, I could not afford to have the devil pick me up and drop me again. Ich war wirklich am Tiefpunkt angelangt. Ich konnte es mir nicht leisten, dass Satan mich hochhebt und mich dann wieder fallen lässt. But she was healed by faith. Aber sie wurde aus Glauben geheilt. And we're going to pray tonight that God would heal people by faith. Und wir möchten heute beten, dass Gott Menschen heilen wird. But in that time, I had to hold up the shield of faith. Aber in dieser Zeit musste ich den Schild des Glaubens hochhalten. And in the face of all of the flaming darts coming. Und angesichts aller dieser brennenden Pfeile, die geflogen kamen. You fool! You stupid! Who sent you here? Wer hat dich überhaupt hierher geschickt? You thought you could come to another country? What do you know? Du bildest dir ein, du kannst einfach in ein anderes Land gehen. Was weißt du schon, du Idiot? Look at you, you destroyed your wife. You're irresponsible. Du hast deine Frau kaputt gemacht. Du bist so verantwortungslos. And then you say, und dann sagst du, all things work for the good. Alles wirkt zum Guten. For those who love God. Für die, die Gott lieben. And I love God. Und ich liebe Gott. And you stand. Und du stehst. Stand. And you have to have courage because they're coming at you from everywhere. Und du hast diesen Mut, weil diese feurigen Pfeile von allen Richtungen kommen. And you feel them hitting the target. Und du spürst das, wie sie das Ziel treffen. And you get up the first thing in the morning, you say, "As the Lord is my shepherd, I will never lack a thing." Und wenn du aufstehst, ist das allererste, was du sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nie was mangeln. And I would go to bed at night and I would recite Psalm 23 until I fell asleep. Und wenn ich am Abend mich ins Bett gelegt habe, dann habe ich Psalm 23 zitiert, bis ich eingeschlafen bin. Auch wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Böses, denn du bist bei mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. And the Lord just said to me, my staff is my omniscience. Und der Herr sagte zu mir, mein Stecken, mein Stab, das ist in my rod is my omnipotence. Meine Allmacht und meine Allwissenheit. I know everything, I can do everything. Relax. Ich weiß alles und ich kann alles. Also entspann dich. And I hid behind the shield for months. Und ich habe mich monatelang hinter dem Schild versteckt. And just courageously confessed it in the face of the greatest nightmare of my life. Und mutig habe ich das bekannt angesichts dieses größten Albtraums in meinem ganzen Leben. And we went through. Und wir haben es geschafft. And wir sind if you don't raise this shield up, und wenn du diesen Schild nicht aufhebst, you will die. Dann wirst du umkommen. Because the day is coming when he's going to put you right in his sight. Denn der Tag wird kommen, wenn er dich ins Visier nimmt. And you're going to be so disappointed in God. Und du wirst so enttäuscht sein von Gott. But let's just close with Psalm 107. Aber schließen wir ab mit Psalm 107. And we'll have a prayer time. Und dann werden wir beten zusammen. I love what Dr. Berndt was sharing this morning. Ich habe das so schön gefunden, was Dr. Berndt heute früh gesagt hat. Das hat mich so sehr berührt. I just want you to look at verse 10. Schaut euch Vers 10 an. Some sat in darkness and the deepest gloom. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel. prisoners suffering in iron chains. Gefangen in Zwang und Eisen. For they had rebelled against the word of the Lord. Weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren. Now when you're under attack, the devil wants to put us in chains. Wenn du angegriffen wirst, dann will ich, dass Satan in Ketten legen. If you abandon your armor, you are going to sit in darkness for a long time. Und wenn du deine Waffenrüstung loslässt, dann wirst du sehr lange in der Finsternis sitzen. And it happens because we suddenly he gets us to rebel against God. Und das passiert deswegen, weil er uns dazu bringt, uns gegen Gott aufzulehnen. He accuses God. Er klagt Gott an. And then we agree with him. Und wir stimmen ihm zu. And we enter into his rebellion. Und wir treten mit ihm in diese Rebellion ein. And suddenly we're in a prison. Und plötzlich sind wir im Gefängnis. And many people don't come out, some for the rest of their lives. Und manche Leute kommen lange nicht raus und manche nie. But look at this verse down in verse 20. Aber schaut euch den Vers 20 an. He sent forth his word and he healed them. Und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Amazing. Ist das nicht wunderbar? He sent forth his word and the same word they rebelled against is the same word that he used to heal them. Dasselbe Wort, gegen das sie sich aufgelehnt haben, war das dann das Wort, das er benutzt hat, um sie zu heilen. So, just one last word. Und ganz zum Schluss. We're in a situation. Wir sind in einer Situation. We are disappointed with somebody, something. Wir sind enttäuscht über jemanden, über etwas. It did not work out the way I wanted it to work. Und es hat nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. And we blame people, we blame situations, we blame everybody. Und wir beschuldigen Menschen, wir beschuldigen die Situation. And you start there and you go right at God. Und du fängst da an und dann klagst du Gott an. Let's put 1 John 4:20 in this. Aber stellen wir da 1. Johannes 4:20 hin. How can you say you love God if you don't love your brother? Setzen wir das ein. Wie können wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht den Bruder lieben? Let's use the same principle. How can you say you're not accusing God if you accuse your brother? Und wenn wir das Prinzip genauso anwenden, wie kannst du behaupten, dass du Gott nicht beschuldigst, wo du doch deinen Bruder beschuldigst? You blame people. Du klagst Menschen an. You're blaming God. Aber du klagst Gott an. Because you read the psalm tomorrow sometime. Lest euch morgen bitte diesen Psalm durch. And you see that it was God. Und ihr werdet sehen, dass es von Gott. Close. Look at this down below. Gott das war. About the ships. Look at verse 23. Schaut zum Vers 23. Others went out in ships. Others went out on the sea in ships. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren. Verse 24. They saw the works of the Lord. Die des Herrn Werke erfahren haben. His wonderful deeds in the deep. Und seine Wunder auf dem Meer. For he spoke and stirred up a storm. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte. Who spoke? Wer sprach? God spoke. Gott sprach. God brought the storm. Gott hat den Sturm bewirkt. God brought the storm. For he spoke and he stirred up a storm that lifted high the waves. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. These waves, they mounted to the heavens and went down to the depths. Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken. This thing was huge. Das waren riesige Wellen. This little ship is like. Und das kleine Schiffchen wird da hergetrieben. God did it. I'm pretty Gott good, huh? That's what I did all my whole childhood. Das übe ich schon seit meiner Kindheit. Okay. Look, in their peril, their courage melted away. Dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener. They reeled and staggered like drunken men. Und dass ihre Seele vor Angst verzagte. They were at their wits' end. Und sie wussten keinen Rat mehr. Then they cried out to the Lord in their trouble. Und dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not. And he brought them out of their distress. Und er führte sie aus ihren Ängsten. He stilled the storm with a whisper. Und er stillte das Ungewitter mit einem Flüstern. Help us, dear God. Hilf uns, Gott. And God God just says, und Gott sagt, still. Schweig. And it's over. Und es ist vorbei. It's just over. Es ist einfach vorbei. Where did it come from? Wo ist das hergekommen? From God. Von Gott. God allowed it. Gott hat es zugelassen. In this situation, God even spoke it into existence. Und diese Situation hat Gott sogar durch sein Wort herbeigeführt. So God could test us. Damit Gott uns prüfen kann. Strengthen us. Uns stärken kann. Purify us. Uns reinigen kann. And the devil's right there. Und der Teufel ist and says, direkt da. Can God be trusted? Und sagt, kann man Gott vertrauen? You're in the storm. Du bist da in einem Sturm. You were on your way to be a missionary. Now you're in a storm. Du wolltest doch Missionar werden und jetzt bist du in diesem Sturmwind. All you wanted was a nice marriage. Alles, was du wolltest, war eine schöne Ehe. Lord, all I wanted was a nice marriage. Ja, alles, was ich wollte, war and eine schöne Ehe. I married this guy. Und jetzt habe ich diesen Mann geheiratet. What happened? Was ist passiert? It's not the guy I thought he was. Er ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Flaming darts are coming your way. You better put your shield of faith up. Da kommt ein feuriger Pfeil geflogen und du solltest den Schild hochheben. Stand. Stehe fest. In faith. Im Glauben. Don't rebel against the word. Lehn dich nicht auf gegen das Wort. All things work to the good. All things work to the good. Alles, aber alles wirkt zum Guten. For those who love God. Für diejenigen, die Gott lieben. Why do we love God? Und warum lieben wir Gott? Because he loves us so much. Weil er uns so sehr liebt. And let's close with the last verse of this. It's so wonderful, Psalm 107. And we'll close. Wir schließen mit dem letzten Vers von Psalm 107 ab. And this is, in the, so this is in the NIV version. Und diese Version, die ich whoever sagt, is wise, wer ist weise, let him heed these things und behält dies, and consider the great love of the Lord. Der wird merken, wie groß die Liebe ist, die ihm der Herr erweist. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Think about these things and then consider how great God's love is. Und bedenkt, wie groß Gottes Liebe ist. Maybe you've been hit with an arrow. Vielleicht hat euch so ein Pfeil getroffen. And you just say, God help me, cleanse me. Und ihr sagt, Gott hilf mir und reinige mich. Maybe you want to pray for somebody else. Oder vielleicht magst du für jemand anderen beten. Frieda Ricky, you want to come up?